Und damit herzlich willkommen zu der letzten Dropkick-Drama vor der großen Nummer 100. Hallo Thomas. Bonjour, Amadur. Da sind wir wieder. Aufnahme. Was? Läuft die Aufnahme? Jetzt schon, ja. Das ist ja ein Ding. Ja. Da sind wir wieder heute. Nummer ist denn heute? Nummer 99, die letzte vor der großen Nummer 100. Und wir wollen uns heute mal wieder nach langer Zeit mit TNA befassen, unter anderem. Ich habe aber Impact noch nicht ganz gesehen. Impact ich habe bei mir im Hintergrund. Ich habe nichts verraten. Ich habe Impact noch gar nicht gesehen. Ich habe aber den Pay-Per-View natürlich gesehen. Du auch. Und deshalb werden. Willst du das denn wissen? Ja, das werde ich. Da gehe ich mal von aus, ne? Das ist auch so. Okay. Dann werden wir heute Victory Road das ist besprechen. Ja, morgen in Urlaub, ne? Nee, richtig. Ich habe mir kurz dazu. Das ich habe. Die Sendung reinzustellen vorher? Ja, natürlich. Das schaffe ich noch. Ach so. Aber das wird ja bei einer 3-Stunden-Sendung, die wir heute haben, knapp. Ja, ja. Nein, also wir werden Impact und SmackDown, habe ich mir gerade konvertiert und auf dem iPod gepackt. Das kann ich mir dann im Urlaub angucken. Also ich glaube ja, dass sie bei Impact jetzt bei diesen Rankings, die sie machen, das Fan-Voting ganz rausgenommen haben. Ist das so? Ja, weil der Desmond Wolf, der immer auf Platz 1 bei dem Internet-Ranking ist, der ist jetzt gar nicht mehr in den Top 10. Tja. Und auf Platz 1 ist jetzt Abyss, der sonst mal ganz weit hinten ist. Ja, dann kann das aber irgendwie nicht sein. Das war jetzt ein Spoiler. Eide Witzke. Aber die Rankings sagen sie gleich am Anfang der Sendung so schnell durch, das ist eh kein Spoiler mehr. Ich mach mal ganz kurz das Fenster zu. Warte mal, unterhalte die Leute, Thomas. Ja, da kann ich ja mal ein bisschen was über Impact noch erzählen. Also in das der nicht. Ersten halben Stunde gab es ein Street Fight zwischen Sarita und Taylor Wilde. Okay, wir sind wieder da. Man weiß nicht, warum sie sich zerstritten haben, aber... Thomas, es ist gut. Ich habe jetzt gerade angefangen, die erste halbe Stunde von Impact zu erzählen. Ich hoffe, das stimmt nicht, sonst gibt's Ärger. Das stimmt aber. Okay, also SmackDown und Impact werde ich mir im Urlaub schön auf dem iPod angucken. Ja, das ist ja auch okay, musst dir ja diese Sendung nicht anhören. Ich habe das jetzt ja gerade gehört, das Fenster ist hier keine 50 Meter entfernt, du. Ach so. Tja. Also der Streetfight war ganz gut und jetzt gibt es ein... Ja, das will ich gar nicht wissen, Thomas. So, wir wollen heute den TNA Pay-Per-View Victory Road 2010 besprechen. Pause hier. Ja, wir wollen heute Victory Road 2010 besprechen. Was wollen wir? Ja, das wollen wir. Wir wollen Victory Road 2010 besprechen. Weiterhin, wenn ich mal zurückblicke, 2009 war Victory Road dieser absolut schreckliche Pay-Per-View. Ich weiß gar nicht mehr, was 2009 war, aber 2009 war so ziemlich jeder TNA Pay-Per-View absolut schrecklich. Ist das heute anders? Ein ganz kleines bisschen. Nein, da hatten wir, glaube ich, eine Dropkick-Drama, natürlich noch auf der Homepage der allen, mit der Überschrift, irgendwie der schlechteste Pay-Per-View, den ich jemals gesehen habe, oder irgendwie sowas, das weiß ich noch ganz genau. Das kann sein. Das war aber nicht der, wo sie dieses Blindfold-Match im Käfig hatten, ne? Weil das war, Ich glaube, das war Lockdown. Ja. Das war dieses Cover, wo... noch schlechter. Das war dieses Cover, wo die Beautiful People drauf waren. Oder irgendwie so jemand. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Okay, Victory Road 2010 war auf jeden Fall nicht so schlecht wie Victory Road 2009. Da waren Längen dazwischen. Ja, Victory Road 2010 beginnt direkt mit diesem Ultimate X-Match, das man auch durch Submission gewinnen konnte. Ach so, einen Moment, du hast ja von der Inhaltsangabe noch gar nicht gesagt, wir machen doch auch Tippspiel Money in the Bank, oder? Ja, das machen wir natürlich auch noch, das kommt aber danach. Das musst du am Anfang sagen, weil sonst ja die Leute sofort abschalten, weil die denken, wir machen nur TNA heute. Für alle Leute, die hier hören und im Hintergrund so ein Geklacker hören. Wir können Money in the Bank Tippspiel heute machen. Alle Leute, die hier mithören und im Hintergrund so ein Gehaue hören, das ist hier draußen, da kann ich leider nichts für, auch wenn das Fenster zu ist, man hört es noch immer. Passiert denn? Da wird da gebaut bei euch? Ja, nee, weiß ich nicht. Irgendjemand macht hier irgendwas, weiß ich nicht. Vielleicht ist Papa das. Haut. Haut auf ein Stück Holz oder irgendwie sowas mit dem Hammer oder sowas. Hast du dir eigentlich noch irgendwelche neuen CDs gekauft, die du mit in Urlaub nimmst? Ja, das hatte ich dir ja von der Zeit schon geschrieben. Die sind jetzt nicht mehr ganz neu. Das ist einmal Jack Johnson to the Sea. Hast du die jetzt schon mal gehört? Oder nein, ich habe beide CDs. Ich habe, also die zweite CD ist Robert Francis Before Nightfall. Ich habe in beide CDs nicht mal reingehört. Ja, in die Robert Francis habe ich mal, ich habe in beide mal reingehört, ganz kurz. Einmal bei Amazon und einmal bei Mediamarkt, aber ich habe die so noch nicht eingelegt. Ich habe mir die heute auf dem, nee, heute, nee, gestern oder, nee, heute, mir die heute auf dem iPod gepackt. Die Texte sind dabei, die kann ich so mitnehmen. Und dann wird die, ja, die erste wird wohl auf der Autofahrt dann direkt angefangen. Das heißt, du nimmst dann die Texte, die Hefte mit den Texten mit, oder waren die Texte mit vom Kopieren auf dem iPod in den Metatext? Nee, das leider nicht. Nein, ich nehme einmal das Textbuch mit und dann bei der Jack Johnson CD muss ich das ganze Ding mitnehmen, weil das Textbuch da so dran getackert oder geklebt ist. Also die Jack Johnson, ich habe einige Jack Johnson CDs bis zu einer bestimmten Nummer habe ich mir alle gekauft. Ich habe den ja auch zweimal im Konzert gesehen. Und die, wie heißt sie, In Between Dreams, das ist wohl die beste von ihm. Die finde ich gut. Ich habe hier auch noch vier, glaube ich, oder fünf rumliegen, die habe ich noch nicht weiterverkauft. Weiß ich auch noch nicht, ob ich das mache, weil die finde ich immer noch ziemlich gut. Aber die letzten Sachen von dem haben mir nicht mehr ganz so gut gefallen. Und ich habe diese On the Sea heißt sie, glaube ich, ne? Oder At the Sea. To the sea. Da habe ich auch überlegt, ob ich mir die kaufe, aber dann wurde die auch mal in irgendeinem Laden so im Hintergrund gespielt und ich glaube, das ist auch eher eine von denen, wo ich sage, die gefällt mir nicht mehr so gut wie Ja, die das Welt. weiß ich wohl, das hattest Aber du nämlich. da bin ich mal gespannt auf deine Meinung. Die könntest du mir auch mal ausleihen, die würde ich zumindest gern mal hören. Ja, das weiß ich wohl, das hattest du Das mir schon andere, ganz erzählt, kurz deshalb noch dachte ich dann den auch. Robert Francis. Denn das? Ich habe das jetzt schon an etlichen Stellen gesehen. Das muss wohl auch relativ erfolgreich sein. Ich habe den Namen aber noch nie gehört. Ich meine, ich dachte ja, dass ich da in Spiegel Online was zugelesen hatte, habe ich aber nicht wiedergefunden. Ich weiß nicht. Irgendwo hatte ich da mal was von gelesen. Aber, na, vielleicht auch in Rolling Stone oder in der Visions oder so. Naja, auf jeden Fall, ich hatte die bei Mediamarkt in der Hand. Dachte, oh, die hast du schon mal gesehen, hör mal rein. Klang gut, ist was Ruhigeres. Und dann habe ich sie Ist mitgenommen. das dann mehr so eine Folkrichtung mit akustischer Gitarre Ich habe und ehrlich oder gesagt in keine welche Ahnung. Richtung geht das? Ich weiß es nicht. Ich habe da ja auch nur ganz kurz reingehört. Da kann ich dir jetzt nichts mehr von sagen. Aber wenn wir dann in der einen Woche, also da kann man jetzt auch noch mal was Planerisches zu sagen. Also es wird dann nächstes Wochenende da. Also wir sind ab morgen, ab dem morgigen Samstag, dem 17. eine Woche beziehungsweise 8 Tage weg. Beziehungsweise wir kommen am 8. Tag wieder, am 24. Das ist ein Samstag. Ich habe in den Ferien keinen Internetzugang, das heißt, ich kann Money in the Bank erst dann gucken. Ich werde am Samstagabend direkt Money in the Bank anfangen und da Was die hat denn nächsten. Money in the Bank mit Internetzugang zu tun? Ja, dann könnte ich mir da irgendwie auf zum Beispiel die Ergebnisse angucken oder auf YouTube ein bisschen reingucken. Das darf man gar nicht auf YouTube Das sagen. darf man nicht, aber das kann man. Du nimmst Money in the Bank auf. Du hast den Pay-per-view trotzdem bestellt. Das ist korrekt. Ich nehme natürlich alle Sendungen hier auf meinem Sky auf. Wie immer, ich kann es mir aber halt erst angucken, wenn ich wieder da bin. Das heißt, ich am Samstagabend gucke ich mir direkt Money in the Bank an und am Sonntag geht es dann mit den Weeklies weiter. Das Quatsch ist, da die nächste Ausgabe ja 100 ist und das Quatsch ist, das dann aufzunehmen, da wir ja die Weeklies da in dieses Review auch noch mit reinnehmen wollen, wird es dann nächstes Wochenende keine geben. Dafür kommt dann die Nummer 100 halt in, ja, 2 Wochen. Denke ich mal. Also Chris habe ich für das 3-Fragezeichen-Hörproben-Quiz gewonnen. Der wird auch dabei sein. Da werde ich verlieren. Also, 3 Fragezeichen ist ganz weit weg bei mir, obwohl ich jetzt die eine Folge ja auch gehört habe und auch ganz gut fand. Aber Ja, mal sehen. Wir werden. habe Wir wissen ja nicht, wie gut Chris die ich so lange nicht mehr 3-Fragezeichen-Folgen kennt. gehört. Das ist, glaube ich, mittlerweile zu schwierig, finde Ja, ich. du, wir wissen ja nicht, wie gut Chris die 3-Fragezeichen-Folgen kennt. Davon her. Mal sehen. Hast du Mal sehen. eigentlich schon die ganz neue Folge, die 139, nicht? Wir müssen das mit der Aufnahme nur so timen, dass das dann ist, wenn ich nicht in Emmen bin, weil das mit dem Vorspielen und so, das können wir ja nicht machen, wenn ich in Emmen bin. In Emden bist du morgen. Ja, aber ich bin ja im Moment relativ regelmäßig da. Ja, das passt schon. Also Oh ja, du fährst ja auch morgen mit das dem kann ja Zug. sein, dass ich in 3 Wochen dann wieder da bin und Ja, in das 3 Wochen heißt, die gibt's sie Aufnahme schon. können wir dann nicht Nee, in 3 Wochen gibt's sie auch schon, du. in 3 Wochen machen, die müssen wir dann eher von heute aus gesehen in 2 Wochen machen. Ja, in 3 Wochen gibt's sie auch auf jeden Fall schon. Aber du fährst morgen mit dem Zug, ne? Ja. Ja, das könnte witzig werden. Nimm dir genug zu trinken mit. Oder irgendwie so ein Handventilator. Nee, ich werde mir am Bahnhof noch eine Flasche Wasser kaufen und ansonsten fahre ich aber nicht ICE. Diese Ausfälle Regionalexpress. von der Klimaanlage, die sind ja im ICE. Regionalexpress. Und auf der Hinfahrt habe ich erst einen IC und dann einen Regionalexpress. Und auf der Rückfahrt fahre ich erst mit dem Regionalexpress Und dann kann ich in Bremen entweder in den ICE umsteigen oder ich kann im Regionalexpress bleiben und durchfahren. Dann habe ich halt eine halbe Stunde längere Fahrzeit. Also. Dann würde ich ja mit dem ICE fahren. Das kann sein, dass ich das mache für die letzte Stunde. Das kommt drauf an, was am Sonntag für Wetter ist, ob es total überhitzt ist und eine Stunde auch im Warmzug sitzen. Das stört mich jetzt auch nicht weiter. Ja, bin ich ja mal gespannt. Ja, dann sollten wir jetzt langsam mal anfangen, da wir, wie gesagt, heute keine... Danke, Wahnsinnssendung machen wollen. Ja, wir wollten heute ja eine 5-Stunden-Sendung machen. TNA Victory. Ich weiß, irgendwas wollte ich noch sagen, aber das habe ich nur natürlich wieder vergessen, weil Thomas immer so weit abschweift. Was? Ihr fahrt ja morgen Zug, ne? Nein, wir fahren morgen keinen Zug, wir fahren morgen Auto. Oh. Nee, haben Sie dir das noch gar nicht gesagt, dass ihr dieses Jahr mit dem ICE 2 in Urlaub fahrt? Ja. Ja, das ist... Ja. Da gibt es auch weit und breit keine Zugleise. Okay. Wieso habt ihr eigentlich da an der Ostsee keinen Internetzugang? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich werde mir für das nächste Jahr auf jeden Fall einen Internetstick kaufen. Das habe ich mir schon... Das werde ich auf jeden Fall tun. Aber da gibt es doch bestimmt irgendwie in dem Ort ein Café mit WLAN-Internetzugang. Nimm dein Netbook mal ruhig mit. Vielleicht kriegst du doch einen Internetzugang da. Dass du dann mal in irgendein Café gehst, dir eine Cola bestellst und dann kurz so ein bisschen im Internet schaust. Mit meinem Netbook habe ich momentan leichte Probleme, denn da funktioniert das Aufladegerät nicht mehr und da haben wir uns auch nicht drum gekümmert. Ja, dann ist schlecht. Ja. Hättest du das machen können. Ja, ich weiß nicht, ob es das da gibt. Das kriegst du bis morgen nicht mehr hin dann. Nein, eindeutig nicht. Heute kriege ich gar nichts mehr hin, außer dass ich noch packen muss und die Sendung reinstelle. TNA Victory Road 2010. Es beginnt mit dem Ultimate X-Match um den X-Division-Title von Doug Williams. Der trifft auf Brian Kendrick. Man konnte das ganze Match auch mit Submission gewinnen. Doug Williams hat ja Höhenangst. Die Submission-Regel, das war so ein kleines Problem des Matches, denn das Ultimate X-Gimmick, beziehungsweise dieses Gerüst, was da aufgebaut war, das wurde sehr, sehr wenig genutzt. Und am Ende gab es dann ein Spot, wo beide da ranhangen und Doug Williams und Kendrick da dann runterfielen. Anscheinend soll Doug Williams da wohl irgendeine Attacke ausgeführt haben. Auf jeden Fall stand er danach direkt wieder auf und hat dann durch so einen Submission-Move gewonnen. Also ich konnte da jetzt nichts dran erkennen. Also das Ende war ja ein bisschen undeutlich. Insgesamt fand ich das Match aber ganz unterhaltsam. War ein ganz netter Opener. Nur das Ultimate X-Gimmick hätte man mehr nutzen können in diesen 10 Minuten 4. So lange ging das Match. Doug Williams blieb Champion. Thomas, deine Meinung? Also das Match war zwar okay, das Booking war aber vollkommen blödsinnig, weil halt, das macht überhaupt keinen Sinn. Ultimate X, wo die Leute erwarten, dass da wilde Moves sind, High-Flying-Aktionen sind, dann so zu buchen, dass der eine Angst vor Höhen hat. Vor allen Dingen, dann war das in der Impact-Sendung vorher so, dass der Doug Williams schon, als er die erste Sprosse einer Leiter erklommen hat, schon in Angstschweiß ausgebrochen ist. Und da hat man hier jetzt gar nichts von gemerkt. Also der ist durchaus dann auch mal da hochgesprungen und so. Und man hatte eigentlich nicht gemerkt hier in dem Kampf jetzt, dass er Höhenangst hat. Das Ende war in der Tat ein bisschen komisch. Also das war ja tatsächlich so, dass beide dann auf dem Boden lagen. Weil man hätte sagen können, dass er irgendwie so ein Art Simone Drop oder ihn da hinten umklammert hat und so. Aber man konnte es nicht wirklich erkennen. Das gehörte mit zu dem zu diesem Cobra-Klatsch, ne? Also ich, so wie ich das gesehen habe, aber du hast recht, das war undeutlich. Aber ich hatte das so gesehen, dass der eine, ich glaube, das war oben, war das Brian Kendrick, hatte irgendwie versucht, diesen Cobra-Klatsch quasi direkt an Doug Williams anzubringen und der hat ihn irgendwie dann runtergestoßen und dann sind beide runtergefallen und dann ist ja Doug Williams, ich glaube, der ist gar nicht aufgestanden, sondern der ist dann nur liegend mehr oder weniger zu ihm rüber und hat ihn dann in diesen liegenden Cobra-Klatsch oder wie auch immer. Ja, man kann drüber philosophieren, was es gewesen sein soll. Es war aber zu undeutlich. Insgesamt fand ich das Match, wie gesagt, sehr gut. Thomas, deine Wertung? Oh Gott, einen Stern habe ich gar nicht gedacht. Ich würde mal sagen, so 3 oder so. Ich habe 3 Sterne gegeben. Ja. Es geht weiter, ein Three-Way Dance oder ein Triple Threat Match, wie auch immer. Brotherway gegen Jesse Nee gegen Brother Devon. Aber der war erst nicht da. Brother Ray attackiert Jesse Neal hinterrücks beim Eingang. Der ist da so hinter so, in so eine Zelle reingegangen. Naja. Zelle? Ja, ich weiß nicht, was das genau war. Es war so ein runder, so eine Art Behälter da am Eingang. Also kein Behälter, es war so ein rundes Ding. Ach so, wie er sich da versteckt hat. Ja, genau. Jetzt weiß ich wieder was. Brother Devon kam nicht, der wurde da eingeschlossen, beziehungsweise nicht eingeschlossen, da wurde so ein Stück Holz vor die Tür seinem Locker Room, beziehungsweise dem von Team 3D gepackt, sodass er da nicht rauskam. Das war auch super, ne? Dann hat der Kameramann das schön gezeigt, aber so auf die Idee zu kommen, das Holzteil da mal wegzunehmen, um ihn rauszulassen, ist er nicht gekommen. Nee, das hätte ich auch nicht gemacht, du. Schön eingeschlossen lassen. Ja, wahrscheinlich dachte er sich auch, ach komm, zu zweit ist das Match vielleicht besser, lass den mal da drin, ich zeichne mal die Tür auf. Ja. Das sah schon irgendwie sehr billig aus. Ja, ich weiß auch nicht, ob da jemand wie ein Brother Devon, der ja nun ja nicht gerade extrem durchtrainiert, aber durchaus kräftig ist, da nicht irgendwie gegen die Tür rennen kann und ob die Tür da nicht irgendwie aufgeht oder mindestens kaputt geht. Aber naja. Ja, das glaube ich nicht. Nee, ich weiß nicht. Hätten wir versuchen können, aber ich glaube das nicht. Irgendwann nach dem Match, irgendwann in dem Match kam der dann aber noch. Ja, das Match insgesamt ging mit Vielleicht hat 5 der Minuten. Kameramann dann gedacht, genug gefilmt, ich nehme mal den Holzflop weg. Ja, man wusste nicht, wie er rauskam, das wurde nie mehr gezeigt. 5 Minuten 56 dieses Match. Brother Ray hat gewonnen. Es war nicht so schlimm, wie ich mir das gedacht hatte. Ich fand das sogar recht unterhaltsam, zumal das nun ja auch nicht so lange ging. Ich fand es nicht so toll. Aha. Also ich fand es durchweg eigentlich furchtbar vom Booking und vom Wrestling her war das eigentlich nichts. Also ich Ja, weiß jetzt auch Booking kann nicht, ich kann nicht das so so stark nachvollziehen, weil DNA, ich habe nicht jetzt so, halt also diesen es ist nicht Pay-Per-View so klassisch gesehen und ein nichts Match, anderes. aber ich fand, es war ein unterdurchschnittliches Match. Deshalb gebe ich dem auch nur 1,5 Sterne und nicht 2 Sterne, wie ich das für ein durchschnittliches Match machen würde. Ich habe dem hier wahrhaftig zwei, drei Viertelsterne gegeben, was ich im hinterrein, Nachhinein. ja, im Nachhinein nicht verstehe, aber so ist das. Ich fühlte mich unterhalten und es ist auch so, wenn ich einen TNA-Pay-Per-View gucke und ich wusste hier nicht mal die Matchcard, dann habe ich da eigentlich keine Erwartungen dran und dann bewerte ich nicht so hart, wie ich das bei der WWE mache, denn da gucke ich dann immer die Wochenshows und habe da größere Erwartungen dran. So ist Ich das. versuche immer, mich daran zu erinnern, 2 Sterne ist Durchschnitt. Also gar nicht unbedingt schlecht, aber halt Durchschnitt. Und alles darüber, wie zum Beispiel das Eröffnungsmatch mit 3 Sternen, ist dann schon Überdurchschnittlich. überdurchschnittlich, Ja, also genau. Ich habe ziemlich auch gut so ein, eigentlich. ich habe mir auch so ein Sterne-Gala mal aufgeschrieben und 3 Sterne ist auch überdurchschnittlich. Aber immer dran halten kann man sich da irgendwie nicht. Ein Career versus Knockouts Title Match. Angelina Love gegen Madison Rayne. Madison Rayne ist Titelhalterin. Angelina Love setzt ihre Karriere aufs Spiel. Angelina Love gewinnt nach 4 Minuten 41 via Disqualification, weil da irgendjemand, man kann meinen, das ist wer denn hier? Wie heißt sie denn? Das wird wohl Terra sein. Also Victoria. Ja. Dass irgendjemand, Jemand anderen. ja, auf jeden Fall konnte man das nicht sehen, kam da auf dem Motorrad rein, wollte da ablenken und der Referee meinte dann, okay, Disqualification, Angelina Love hat gewonnen und bekommt deshalb jetzt auch einfach mal den Titel Ja, zugesprochen. man muss dazu sagen, es gab eine spezielle Stipulation. Und zwar war das ja so, dass in der Impact-Sendung vorher gab es so ein Rededuell zwischen Angelina Love und Madison Rayne. Und da hat Madison Rayne gesagt, ich setze ja mein Ziel aufs Spiel. Da musst du aber auch was aufs Spiel setzen. Setz doch mal deine Karriere aufs Spiel. Und Angelina Love als dämliches Babyface, ohne jegliche Intelligenz, hat gesagt, ja klar, setze ich mal meine Karriere aufs Spiel. Aber dann habe ich noch eine Spezialregel eingebaut in den Vertrag, dass wenn einer von den Beautiful People eingreift in das Match, dann gewinnt sie bei einer Disqualifikation durch so ein Eingreifen den Titel. Und deshalb war das interessant und ziemlich dämlich mit dem Booking, was die da mit dieser Frau, die da auf dem Motorrad reinkam, gemacht haben. Nämlich die hatte so einen albernen Helm auf, mit dem sie aussah wie ein Außerirdischer. Und dadurch konnte der Ringrichter jetzt aber dann nicht erkennen, ob das jemand von den Beautiful People war, ob das Lacey oder Velvet Sky war oder ob das jemand anders war. Dann hat der Ringrichter noch versucht zu sagen, nimm den Helm ab und die hat aber den Helm nicht abgenommen und dann hat der Ringrichter gesagt, na wenn sie den Helm nicht abnimmt, dann wird sowohl Lacey oder Wer wird Sky sein und hat dann disqualifiziert. Da hat sich Madison Rayne erst gefreut, weil sie dachte, naja, Disqualifikation, dann behält man ja den Titel. Da hat der Ringrichter aber gesagt, nö, wenn ich nicht weiß, wer das ist, dann sage ich einfach mal, das ist einer von den Beautiful People und dann gilt die Stipulation und dann gewinnt die andere da bei Disqualifikation den Titel. Ja, die Frage ist, war das jetzt wirklich Terror? Das ist wirklich eine gute Frage. Bookt man jetzt wirklich, bezahlt man jetzt wirklich Terror oder jemand anderes für so einen Auftritt oder war das irgendjemand anderes? Können ja auch Dixie Carter gewesen sein. Es gibt folgende Gerüchte oder Aussagen oder was auch immer, dass sich Terror und TNA schon wieder auf einen neuen Vertrag geeinigt haben. Deshalb ist man überhaupt auf die Idee gekommen, dass das wahrscheinlich Terror ist. Und das ist vom Booking her natürlich der größte Blödsinn, den man sich überlegen kann, weil ausgerechnet Terra ja quasi ihre Karriere aufgeben musste, weil sie in einem Karrierematch gegen Madison Rayne verloren hat. Und jetzt soll sie dann angeblich Madison Rayne helfen, auch wieder in so einem Karrierematch. Und da erinnert man quasi dran, naja, selbst wenn sie verloren hätte, Karriere wäre ja nicht zu Ende. Guck mal, wie das bei Terra gelaufen ist. Sie war 2 Wochen später schon wieder da. Ja. Also von daher ist das besonders schizophren. Und das Match war aber auch nichts. Ich gebe -2 Sterne. 1,5 Sterne. 4. Match. Kazarian und AJ Styles treffen auf Rob Terry und Samoa Joe und können dieses Tag Team Match in 8 Minuten und 9 Sekunden für sich entscheiden. Thomas, deine Wertung, deine Meinung? Rob Terry war natürlich eine Katastrophe, weil er kann ja nun mal nicht wresteln. Das heißt, immer wenn er im Ring war, ging die Wertung weit nach unten, weit unterdurchschnittlich. Und immer wenn AJ Styles und Samoa Joe im Ring war, war sehr, sehr gut, überdurchschnittlich gut. Insgesamt fand ich das Match ich fand das durchaus ansehnlich. Also ich würde ihm so 2, 3, 4 Sterne geben. Ich fand das ansehnlich. Ich fand auch am Ende diese Szene, wo sich dann AJ Styles und Kazarian vertragen haben und dann kurz danach gesagt haben, oh, aber auch nicht zu sehr. Das fand ich so ganz gut. Das haben sie gut inszeniert. Es war während keines Zeitpunktes des Matches, was vorher bei den Impacts so ein bisschen angedeutet wurde, ein wirklicher Konflikt zwischen AJ Styles und Kazarian. Die haben also wirklich gut zusammengearbeitet. Und ich finde schade, dass die Rob Terry ausgewählt hätten. Wenn jetzt Desmond Wolfe, der ja dann später da noch einen Run-In hatte, wenn jetzt beispielsweise Desmond Wolfe so wäre, dass er kein Heel wäre und Desmond Wolfe und Samoa Joe gegen AJ Styles und Kazarian gewesen wäre, da hätte ich mir vorstellen können, dass die bis zum 4-Sterne-Match was zum Beispiel hinbekommen hätten. Okay, dieses so Tag Team Match. Dann, wie gesagt, 2, 3, 4. Dieses Tag Team Match war mein Match of the Night? Nee. Ja. Heide Witzka. Ja, nicht das Tag Team Match, was später noch folgte. Und bekommt von mir 3,5 Sterne. Ja. Ja, jeder so wie er es sieht. Also ich habe es anders gesehen, aber es muss ja jeder für sich dann beurteilen. Ja, wie gesagt, ich hatte keine Erwartungen und naja. Ja, wollen wir mal gucken, was im Vergleich dazu dann zu den. Also ich fand, dass später jetzt noch 2 Matches kamen, die beide besser waren. Aha. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn du das jetzt mit 3,5 bewertet hast, wie du die anderen beiden bewertet hast, die ich meine. Match Nummer 5 ist ein Steel Cage Match. Matt Morgan trifft auf Supermax Hernandez, der dann am Ende ja auch super Superman-like da direkt mit dem Kopf voran durch die Tür schmetterte. Ja, dieses Match war interessant, weil das eine lange, lange Heel-Phase von Matt Morgan war, recht ruhig. Ich fühlte mich aber trotzdem recht gut unterhalten und der Aufbau war entsprechend gut, sodass Hernandez da dann am Ende direkt so rauskam und ja, das Ende, wie der da rauskam, das war nun vielleicht etwas überzogen, aber ich weiß nicht, fühlte mich irgendwie etwas gut unterhalten und ja, war irgendwie witzig, man weiß es nicht. Es war so ein bisschen Vince Russo-like, aber halt nicht so bekloppt, sondern irgendwie so witzig. Also ich fand das Match problematisch. Also vom Booking war es sowieso problematisch, weil es gab da so eine Stelle, wo dann Matt Morgan als Heel quasi überlegen war und raus konnte. Da war es noch ein bisschen blöd, dass quasi die Eingangsrampe auf Höhe der Tür vom Käfig war. Das heißt, das ist dann nicht so wie WWE, dass man quasi aus der Käfigtür rausläuft und dann nach unten auf den Hallenboden springt, sondern man geht dann quasi auf gleicher Höhe raus. Und ja, das sieht sehr doof aus. Das ist ja komisch. Und dann war aber so eine Szene, da ging dann mit Morgan da raus, war mit einem Fuß schon draußen und Hernandez kam auch nicht, um ihn aufzuhalten, sondern lag angeschlagen im Ring. Und dann ging Matt Morgan nochmal zurück in den Ring, um ihn noch weiter fertig zu machen. Und das macht eigentlich ein Heel nicht. Er wollte ihn aber halt noch mehr fertig machen. Was, ne? Typischerweise ein Babyface macht. Ja, er wollte ihn aber noch mehr fertig machen. Also das finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Ja, aber das ist normalerweise nicht so das Verhalten eines Heels, fand ich nicht so gut. Und dann im Käfig, also das Match hat mich irgendwie gar nicht so richtig mitgerissen. Also die Käfigspots, das sah alles irgendwie nicht so richtig durchgezogen aus. Dann hat Hernandez zweimal den Border Toss versucht und hat dabei mit Morgan nicht hochbekommen. Fand ich alles sehr stark gepatzt. Dann war diese Szene da mit dem, dass er mit einer Handschelle angekettet wurde und die sofort abgerissen hat. Das hat man zu oft gesehen. Das Einzige, was mir wirklich gut gefallen hat, ist, wie am Ende, wie Hernandez am Ende da mit Kopf vorweg so richtig durch die Tür gesprungen ist. Das fand ich, das haben sie beeindruckend gefilmt. Aber insgesamt hätte man die beiden nicht in einem Käfig-Match aufeinandertreffen lassen sollen. Dazu sind die noch nicht gut genug. Vielleicht werden sie das ja nochmal. Also ich gebe dem 1,75 Sterne. Für mich war das Unterdurchschnitt. Heieiei. Ich gebe hier auch wieder 3 Sterne. Also ich musste echt einen guten Tag erwischt haben, dass ich mir den überhaupt schon mal aufgenommen habe, den Pay-Per-View. Also, naja. Ja, also ich fand ihn durchaus sehenswert, aber da kommen wir ja dann am Ende zu. Ja. Ich fand die erste Hälfte des Pay-Per-Views sehr schwach und die zweite Hälfte besser. Ja, ich weiß nicht, ich fand den Pay-Per-View eigentlich durchweg recht gut. Es gab immer wieder so Stellen. Ja, lassen wir mal am Ende über die Gesamtwertung sprechen. Ja. Machen wir erstmal das nächste Match. Sechstes Match. Jay Lethal trifft auf Ric Flair. Jetzt darfst du mal übernehmen, was da denn so war. Ich habe mir keine Notizen gemacht. Nee, ich auch nicht. Ich kann nicht genau sagen. Ich kann nur ich habe mir auch keinerlei Notizen gemacht. Es gab vorher noch ein Promo von Ric Flair, was auch wieder sehr gut war. Und das Promo davor bei Impact war bisher für mich das beste Promo des Jahres. Ich mag die Ric Flair-Promos nicht mehr. Das ist für mich immer viel zu sehr das Gleiche. Nee, ich fand, diesmal war das, also wie er dann auch mit seiner Mutter, mit der Mutter von Jay Lethal und so, und er ist auch nicht so vor den Schrein gekommen, sondern das war in sich durchdacht und logisch. Also fand ich hervorragend. Und das Promo jetzt bei dieser Show fand ich auch nicht so gut wie bei Impact, aber fand ich auch okay. Und das Match selber, muss man sagen, Ric Flair ist nun halt 61 Jahre alt, der kann natürlich nicht mehr alles zeigen, aber für einen 61-Jährigen hat er verdammt gut gekämpft. Ich dachte im Vorfeld, als das Match kam, wahrscheinlich wird er so laufen, dass Ric Flair im Wesentlichen auf Jay Lethal einschlägt und Jay Lethal viel sozusagen Bumps nimmt und durch den Ring poltert, und das war aber gar nicht so. Also es kamen alle typischen Signature-Moves von Ric Flair in dem Match vor. Ja, es war entsprechend dem Alter, es war aber wie gesagt auch nicht so schlimm, wie ich mir das dann vor dem Match gedacht hätte, wie das wohl werden könnte. Ich fand das sogar ziemlich gut. Ja, ging gut. Nicht nur nicht schlimm, also ich fand das sehr, sehr, sehr gut. Also ich fand das Match überdurchschnittlich und ich fand das Ende auch gut, dass Jay Lethal mit dem Figure 4 von Ric Flair gegen Ric Flair gewinnen konnte. Nach 12 Minuten 5. Weil man dadurch Jay Lethal so ein bisschen gepusht hat. Ich gebe diesem Match 2,5 Sterne. Also ich gebe dem 2,5 Sterne. Mhm. Du findest das Match überdurchschnittlich. Überdurchschnittlich sind bei dir aber doch 3 Sterne. Ich finde es überdurchschnittlich. Aber überdurchschnittlich sind bei dir doch 3 Sterne. Nee, alles, also 2 Sterne ist Durchschnitt. Alles, was über 2 ist, ist überdurchschnittlich. Ach so. Und was ist dann ab 3 Sterne? Das ist aber übrigens nicht bei mir. Das war mal so eine Festlegung dieses Sternesystems. Es kommt hier ursprünglich von, es gibt unterschiedliche Aussagen. Also Jim Cornette hat das eigentlich wirklich bekannt gemacht. Es gibt wohl einen, der das davor erfunden hat, und das wird ja dann von, weiß ich nicht, Dave Meltzer und Wade Keller und allen möglichen Wrestling-Journalisten benutzt. Also das ist ja kein persönliches System, sondern da gibt es ja wirklich so eine Struktur dahinter, und das ist genau wie ein Schulnotensystem, und 2 Sterne ist halt Durchschnitt und darunter ist Unterdurchschnitt und darüber ist Überdurchschnitt. Das ist genauso wie in Schulnoten, wo ja eine 2 wobei auch überall, egal wer die Schulnote gibt, gut ist. Und ich versuche halt, mich so ein bisschen an dieser Struktur, die da vorgegeben ist, auch zu halten. Ich habe früher aber immer zu gut bewertet. Ja, ich auch. Tue ich noch immer so ein bisschen. Nee, das mache ich nicht. Also ich halte mich da schon an die vorgegebene Struktur. Was ist denn über 3 Sterne? Über 3 Sterne ist must see. Also über 3 Sterne ist dann schon ziemlich gut. Also du musst immer den Abstand, also wie gesagt, 2 Sterne ist Durchschnitt und dann ist 3 Sterne ist deutlich über Durchschnitt, 4 Sterne ist sehr, sehr viel über Durchschnitt und 5 Sterne ist sowieso, 5 Sterne ist ja dann das perfekte Match. Ja. Dann kommt das 7. Match, ein Tag Team Match um die vakanten Tag Team Titel. Beer Money treffen auf Motor City Machine Guns. 15 Minuten 9, während des Matches kommt ein weiterer Referee rein und am Ende gibt es dann dieses Ende, was wir schon so oft gesehen haben, dass beide Referee das Cover durchzählen. Deshalb gibt es dann einen Neustart, der nach 57 Sekunden für die Motor City Machine ganz erfolgreich ausgeht. Also 15 Minuten 19 plus dann 57 Sekunden nach dem Neustart. Thomas, deine Meinung? Und die Motor City Machine Guns haben endlich nach so vielen Jahren den Titel gewonnen, was mich sehr freut. Ich fand, das war das Match des Abends. Ich weiß nicht, ich überlege gerade 3,5 oder 3,4 irgendwie sowas in der Gegend geben. Ich fand ich würde wahrscheinlich eher 3,5, weil vom Booking her das Ende mit diesem Doppelpin, das fand ich dumm. Weil es kann bei einem Tech-Team überhaupt keinen Doppelpin geben, der legal ist. Weil der eine Ringrichter, das geht nicht. Ne? Weil es können nicht irgendwie, wenn die zwei von dem einen Pin legal sind, können die anderen nicht legal sein. Und gemischt geht das halt auch nicht. Deshalb fand ich das ein bisschen albern. Und vom Booking ja nicht schön. Aber das war zum Glück so weit zum Ende des Matches, dass das Match davor dadurch für mich nicht viel schlechter geworden ist. Also ich fand das ein sehr, sehr gutes Match. Ich bin gespannt auf das Rematch, was es ja wohl bei Hard Justice geben wird, auch wenn das ja eigentlich der ECW One Night Stand Pay-Per-View wird. Aber ich bin mal gespannt, wie es mit den beiden Teams weitergeht. Also ich würde behaupten, dass Motor City Machine Guns, Beer Money und Hard Dynasty zurzeit die besten Tech-Teams sind bei den beiden großen Ligen. Und bei Ring of Honor gibt es da noch Briscoe Brothers und so. Deine Hard Dynasty gefallen mir momentan nicht so sehr. Das liegt nicht an denen, aber die können momentan nicht wirklich viel zeigen. Ich finde, vom Wrestling her sind die super, vom am Mikrofon taugen die halt nicht. Der ja, vom Wrestling her muss ich da erstmal was Vernünftiges sehen. Also die können ja momentan nicht wirklich viel zeigen, ne? Nee, aber ich hoffe ja, wenn jetzt beim Money in the Bank ein Match geht. Ich denke, das wird so ein Standardmatch. Ich glaube, da kommt nicht viel. Minuten kriegen, sondern dass die dann auch mal ein bisschen mehr zeigen dürfen. Ich glaube, das wird ein Standardmatch. Aber bis ich das dann sehe, das dauert noch. Ja. Ja, dieses Match bewerte ich mit 3 Sternen, denn ich fand diese Phase an sich fand ich zu standardhaft, ohne groß Psychologie oder anderem, einfach Attacke, Attacke, Attacke. Das Ende fand ich auch wie du erstmal unlogisch und zweitens hat man das auch viel zu oft schon gesehen und das nach diesem Restart nach 57 Sekunden schon Schluss ist, das ärgert mich jedes Mal. Ich finde Restart sowieso absolut dusselig, deshalb gibt es von mir 3 Sterne. Mhm. Ja. 8. Match ist The Pope, die Angelo De Niro trifft auf Kurt Engel. 12 Minuten 6. Die Karte ist übrigens total überlastet gewesen mit 9 Matches. Ja, wobei es gibt ja durchaus Matches, so wie das Tag Team Match und jetzt das Kurt Engel Match, die zumindest über 10 Minuten noch einigermaßen glimpflich, nicht optimal, aber einigermaßen glimpflich davon gekommen sind. Bist du noch da? Ja, ich wollte nur gerade gucken. Außer 3 Matches haben alle 6 Matches über 10 Minuten bekommen, aber trotzdem finde ich das überlastet. Also 9 Matches ist zu viel, gebe ich dir recht. Ich finde aber dafür, dass es 9 Matches war, es ist nicht katastrophal dadurch geworden. Ja, das stimmt, das ging wohl. Kurt Engel gewinnt dieses Match, ein technisch sehr gutes Match, viel am Boden, nicht groß High-Flying, ja, das sowieso nicht, aber nicht groß Action mit drin, also sehr technisch am Boden und so. Mhm. Capri-Sonne. Capri-Sonne. Achso, dir hat gerade jemand was zu trinken gebracht. Nein, du klingst, als würdest du irgendwas aus einem Strohhalm trinken. Oder so. Ich habe gerade den Reißverschluss von meinem Rucksack aufgemacht, weil ich den Blackberry noch an Strom anschließen muss. Okay, so kann es natürlich auch klingen. Ja, deine Meinung zu diesem Match? Ich fand das sehr gut. Also überdurchschnittlich. Ich würde dem auch 3,5 Sterne geben. Es war ein relativ typisches Kurt Angle-Match mit den üblichen Attacken und seiner Suplex-Reihe und Angle-Lock und allem drum und dran. Also das ist mittlerweile so ein bisschen wie bei Ric Flair. Es gibt so ein Standard Kurt Angle-Match, genauso wie es ein Standard Ric Flair-Match gibt. Das schadet dem Ganzen aber nicht. Was dem Ganzen geschadet hat, dass Kurt Angle vorher gesagt hat, wenn er ist ja sozusagen auf den Rankings, hat er sich ja selber runtergenommen von den Rankings und hat gesagt, er möchte zum Nummer 1 Herausforderer auf den Titel werden, indem er sich das selber erkämpft und gegen alle, die sozusagen zwischen 10 und Platz 1 steht, gegen alle kämpft und die alle besiegt. Und beim ersten Match, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, im Pay-Per-View, da war das noch ganz normal. Und bei diesem zweiten Match hat er jetzt im Vorfeld angekündigt, und wenn er bei irgendeinem dieser neuen Matches, die dann noch kommen, verliert, dann beendet er seine Karriere. Und das fand ich ärgerlich, weil von daher wusste man sofort, naja, der Pope hat überhaupt keine Chance, der wird verlieren. Und man weiß jetzt auch, dass die nächsten neun Matches von Kurt Angle, alle Kurt Angle gewinnen wird. Und das finde ich dann ein bisschen schade. Es sei denn, er macht dann so eine kurze Pause und kommt dann, wie das bei TNA ist, dann irgendwie nach 5 Monaten oder so zurück. Glaube ich nicht. Ich glaube, in dem Fall wird er tatsächlich alle Matches gewinnen und dann wird es irgendwie ein Match, weiß ich nicht, ob die das so machen, dass AVD wirklich mal lange den Titel behält. Also die müssten wirklich mal einen Titelrun machen, so wie das WWE mal eine Zeit mit Cena gemacht hat, dass der mal über ein Jahr so einen Titel hält. Das wäre ganz gut für den Titel. Dann könnten sie nach einem Jahr halt Kurt Angle gegen AVD machen. Ja, wie bewertest du das Match? Oder denen geht die Geduld aus und die machen sozusagen mit Kurt Angle das nicht immer beim Pay-Per-View, sondern sagen, und gegen die Nummer 7 kämpft er jetzt bei Impact und nächste Woche dann gegen die Nummer 6, weil dann müssen wir nur 3 Pay-Per-Views warten und können dann das Match gegen AVD machen. Wie bewertest du das Match? 3,5 Sterne gebe ich dem Match. Ich gebe 3 Sterne. Das World Heavyweight Championship Match ist als nächstes Mr. Anderson gegen Abyss, der ja immer diese nette Waffe damit sich trug, dieses, was sind dann drin, dieses Holzbrett mit den Nägeln. Genau. Gegen Jeff Hardy, gegen RVD, der Champion ist und war und ist. Und bleiben wird, bis an den Rest seines 200 Tage. Nein. Ach so. Ja, war ein nettes Match, 12 Minuten 29, bis RVD sich da den Titel zurückholt. Ich fand's gut, also diese Fatal Fours finde ich eigentlich sowieso mal ganz nett und hier wurde das auch ganz gut gemacht, dass einer dann die andere Attacke ablöst und so weiter und so fort, wie sich das in so einem Match eigentlich gehört. Das war gut. Ne? Ja, durchschnittlich. Ja, das heißt? 2 Sterne. 3 Sterne von mir. 2 Sterne. 3 Sterne von mir. Also. Ja. Also ich fand's, hab mich nicht vom Hocker gehauen, das war auch dafür zu kurz für so ein Vierer-Match. Das wirkte jetzt auch so kurz nach dem Fatal 4-Way Pay-Per-View von WWE wieder mal sehr kopiert. Und RVD kam irgendwie gar nicht so richtig rüber, fand ich. Also RVD hat, finde ich, das meiste in dem Match gemacht, er hat das Match mehr oder weniger geführt. Ja, der lag da irgendwie dann ziemlich lange draußen. Ja, aber vorher hat er ja auch das ganze Match geführt und dann lag der da halt mal kurze Zeit draußen. Das war, also da war ich ganz sicher am Ende, da gibt's jetzt einen Kickout und dann war das schon das Ende. Also das war ja, du, aber der hatte auch am Anfang hat er wirklich das ganze Match geführt, da hat er ganze Zeit die Attacken gezeigt. Also davon her fand ich das gar nicht ganz in Ordnung. Kein Problem, nix Schlimmes. Also wie gesagt, für mich war es ein durchschnittliches Match, für mich war das mehr so ein Impact Main Event. Wenn du meinst. Ja. Hier läuft jetzt gerade irgendwie so ein Kampf mit Samoa Joe und... Ja, das will ich aber gar nicht wissen, Thomas. Das brauchst du mir gar nicht erst sagen. Ja. Von Samoa Joe. Ja, ist gut. Wie schlecht Rob Terry ist. Heidewitzka, den hat er daneben gesetzt. So, weiter geht's. So, jetzt will ich den Thomas schön über SmackDown spoilern. Nein, die Ergebnisse weiß er wahrscheinlich sowieso schon. Irgendwas habe ich gehört, aber ich kann mich nicht mehr dran, richtig dran erinnern. Nee, ist auch nichts Dramatisches. Ich habe die weiß nicht, ob Ergebnisse ich schon heute mal. Abend noch SmackDown gucke. Ich habe die Ergebnisse schon mal Wahrscheinlich durchgelesen ja. zum Tippspiel hin, aber ich werde mal die Sendung dann natürlich auch noch angucken im Urlaub. Ja. Damit die Vorfreude auf Money in the Bank dann kontinuierlich steigt. Wir sind ja nur eine Woche weg, also davon her brauche ich da jetzt keine epochenlang warten, um das gucken zu können dann. Wäre auch schlecht. Ja, nee, ich meine, wir sind keine, sonst waren wir 10 oder 12 Tage weg, diesmal sind es dann nur 7 bzw. 8. Ihr habt die Wohnung nicht so lange bekommen, ne? Nee, wir sind doch etwas woanders, aber das ist okay. Und 7 Tage reicht eigentlich auch. Durchaus. Nicht weiter dramatisch. Dann wollen wir Money in the Bank tippen. Dazu bräuchte ich am besten einmal die Card. So, sind wir, du wolltest, komm, wir müssen schon mal eine Gesamtwertung von Victory Road machen. Daumen ja, nach mach das oben, mal. In der Mitte oder nach unten? Mach das bitte nochmal. Für mich war das ein Daumen in der Mitte Pay-Per-View. Ich fand den Mittelteil so mit ab diesem AJ Styles Match, mit dem Beer Money Tag Team Match und dem Ric Flair Match und dem Kurt Angle Match, fand ich Daumen nach oben. Ich fand den Anfang mit diesem albernen Frauen-Match und Team 3D und so weiter, fand ich Daumen nach unten. Und den Main Event am Ende fand ich Daumen in der Mitte. So, ich komme auf eine Gesamtwertung von Daumen in der Mitte. Es wäre fast nach oben gewesen, aber es ist dann insgesamt doch ein Daumen in der Mitte. Ja, für mich Daumen nach oben. Also ich habe den Pay-Per-View gekauft und geguckt, um mich unterhalten zu lassen. Ich wusste die Card vorher nicht, also pure Unterhaltung. Ja, ich wurde unterhalten, größtenteils. Es gab ganz paar Ausnahmen, aber nichts weiter Dramatisches. Also ich ging ohne Erwartung dran und meine Erwartungen, die nicht vorhanden waren, wurden entsprechend natürlich auch nicht erfüllt. Nein, also ich fühlte mich gut unterhalten. Daumen nach oben, fertig. Ich sehe gerade, also es gibt bei Silver Vision jetzt einen neuen John Cena-Film zu bestellen. Legendary. Erstmal gucken, was das ist. Es gibt jetzt bei Silver Vision gibt's auch bald ein 3-DVD-Set mit, soweit ich das gesehen habe, allen Elimination Chamber Matches. An der Stelle würde mich interessieren, Chris Benoit war ja auch in mindestens einem Elimination Chamber Match, ob das dann wohl mit drauf ist. Aber. Nein, ich nicht. Nö, dann sind es wahrscheinlich doch nicht alle, aber es sind ansonsten wohl alle drauf. Du, ich habe neulich nochmal in meiner DVD-Sammlung geguckt und dachte, eigentlich könntest du mal wieder was von 2003 und 2004 angucken und habe da ein paar Sachen rausgeholt. Und da ist bei vielen Sachen ein Chris Benoit drauf und mit dabei. Aber ich will mir das im Moment irgendwie gar nicht so richtig angucken. Nee. Nee. Gucke gerade mal bei den neuen Veröffentlichungen. Ich war letztens bei Naja, muss Benning. ich sagen, ich finde das jetzt gar nicht so schlimm, dass WWE da Chris Benoit rausnimmt. Mit dem Hintergrund, weil irgendwie ist das schon ein komisches Gefühl, wenn man weiß, dass man sich da irgendwie in so einem Doppelmörder anguckt. Ich habe mir da letztens auch irgendwas von angeguckt. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, großartig stören tut mich das noch nicht. Ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Ich hatte dann keine Lust mehr, das anzugucken. Das war gerade auch eine Zeit, wo der dann auch noch Champion war. So ein Pay-Per-View, wo er dann auch noch sowohl Tag Team Champion als auch Heavyweight Champion war und dann auch noch 2 Matches an einem Abend hatte. Das weiß ich nicht. Irgendwie war mir das nicht angenehm. Oh hier, es ist Iron Will, The Anthology of WWE's Toughest Matches. Da sind sie drauf. Es gibt dann ja auch Raw of the Beginning Seasons 1 and 2 DVD-Pack mit 4 DVDs. Die kommt dann auch raus. So, wollen wir doch mal bei der Matchliste gucken, ob da irgendwo ein Chris Benoit zu finden ist. Das kann gar nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ach, da ist er ja. 2005 New Year's Revolution. Mit Chris Benoit in der Elimination Chamber. Der Ernsthaft? Ja. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Vielleicht das ist sehr interessant. Vielleicht ist das irgendwie von Silver Vision da nur reingeschrieben. Ist das eine WWE-Produktion oder ist das von Silver Vision eine Zusammenstellung? Weil es gibt ja manchmal auch diese Best-ofs von SmackDown und so, die von Silver Vision kommen, gar nicht direkt von WWE. Das weiß ich nicht, aber ich denke, das kommt dann auch von WWE. Also da würde Also ich es wird auf wollen. es, Ich könnte also mir ich aber mal, also die vorstellen, dass Werbung zu der DVD, die habe ich auch schon bei WWE bei irgendeiner Sendung gesehen. Also davon her wird das wohl von denen sein auch irgendwie. vielleicht haben die das auch so aufgeschrieben, aber das haben die nur gedacht, weil die sozusagen sich woanders die Matchliste geholt haben. Das kommt aber nicht so. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie hat denn WWE das eigentlich gemacht bei WrestleMania 20? Da war er mit drauf. Da war mit drauf. Und ich habe letztens auch geguckt, ich habe hier noch irgendwie Bad Blood oder, nee, ich Backlash 2004 oder so. Irgendeine Veranstaltung, da ist Benoit vorne auf dem Cover drauf. Da habe ich mal geguckt, weil mich das interessierte. Also die DVD, die gibt es auch noch unverändert mit dem Cover und allem drum und dran zu kaufen. Also da wird nichts dran gemacht. Ja, das sind aber vielleicht dann die, die noch im Handel sind und nicht die, die wieder neu herausgegeben werden. Ja, die haben ja eine man bekommt es auf jeden Fall noch. DVDs produziert und die müssen ja dann, die sind ja dann in den Legern der, die müssen ja dann irgendwie verkauft werden. Und ich meine, als ich die SmackDown 10 Year Anniversary DVD gekauft habe, ich meine, dass da Benoit auch einige Male mit drauf ist. Meine ich, kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich meine schon. Wundert mich. Naja, so ist das. So, dann wollen wir Money in the Bank tippen. Ich muss jetzt mal die Card hier finden. Ja, die musst du mir sagen. Die habe ich nämlich nicht im Kopf. Also ein paar Sachen würde ja, ich das Money in the Bank natürlich, aber... Alles glaube ich nicht. Ne, die Vorfreude bei mir auf diesem Pay-Per-View ist sehr eigenartig, weil ich weiß, dass der Pay-Per-View dann am Sonntag ist, aber ich den erst später gucken kann. Das ist schon sehr eigenartig. Die Vorfreude wird dann wohl im Urlaub so langsam kommen. Also ich bin mal gespannt. Ich bin ja am Sonntag auch unterwegs. Ich habe dir aber schon einprogrammiert, dass ich das alles aufnehme und ich werde das dann wohl am Montag gucken. Ich habe am Montag auch nicht so viele Termine bei der Arbeit, das heißt, ich werde wohl auch pünktlich rauskommen und dann habe ich ja am Montagabend genug Zeit zu gucken. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass man das Gimmick mit den Money in the Bank Matches nicht zu sehr kaputt macht. Nee, das hoffe ich auch. Das ist die größte Sorge. Also ich habe gemischte Gefühle. Auf der einen Seite sind diese Matches bei WrestleMania immer sehr gut und was Besonderes. Ja, die Frage ist, ob das noch genauso gut ist und ob die dann noch genauso gut gemacht werden mit den ganzen Spots, wenn es die dann dreimal im Jahr gibt. Und man da sich da überhaupt noch so viele neue Spots ausdenken kann und so. Ich bin mal gespannt, ob es im nächsten Jahr bei WrestleMania dann noch gibt. Ja, das will ich hoffen, du. Der gleiche Müll ist ja das mit Hell in a Cell, wobei das mit Hell in a Cell ist fast noch ein Ticken schlimmer. Wobei in der Hell in a Cell, wann waren eigentlich die letzte? Ich überlege gerade. Hell in a Cell kommt wieder irgendwie im Dezember oder so. Stimmt, es gibt ja jetzt, Hell in a Cell gibt es ja nur noch den Paper. Da gibt es ja nicht mehr. Ich dachte gerade, eigentlich könnte man mal wieder ein Hell in a Cell Match machen, aber das war ja nur früher so. Ja, ob, Thomas, ein bisschen noch warten, dann kriegst du 5 auf einen Haufen. Ja, okay. Das man ist sagt absolut damit so eindeutig, das ist alles gestellt und alles nicht echt, weil wir wissen genau zu dem Zeitpunkt haben wir dann Hell in a Cell. Ja, glücklicherweise gibt es noch kein Steel Cage Pay-Per-View, sodass wir Sheamus gegen John Cena auch in einem Steel Cage sehen können und das auch logisch ist von der Storyline her. Ja, ich bin aber mal gespannt. Ja, da können wir ja mal über die Tipps sprechen. Ja, wir fangen mal mit dem Money in the Bank Ladder Match von Raw an. Hier treten an Randy Orton, John Morrison, Evan Bourne, Ted DiBiase, Chris Jericho, Edge, The Miz und Mark Henry. Thomas, was sagst du dazu? Also wir tippen so, dass wir nur den Gewinner tippen, ne? Ja, natürlich. Weil mehr kann man da eigentlich nicht tippen. Das ist nicht, dass man noch irgendwelche... Ja, nee, Ausscheidungen gibt's ja nicht. Nö, also dann würde ich mal auf Drew McIntyre tippen. Wir sind aber bei Raw. Achso, ist ja blöd. Sag nochmal die Teilnehmer. Ich war jetzt in Gedanken. Ja, das habe ich ja jetzt gerade schon getan, du. Randy Orton, John Morrison, Evan Bourne, Ted DiBiase, Chris Jericho, Edge, The Miz und Mark Henry. Also es wird ja die ganze Zeit Edge angedeutet. Das wäre dann aber zu klar. Nicht gewinnen. Man könnte natürlich mal irgendwie jetzt jemanden pushen, also ich fände das gut, wenn es Evan Bourne werden würde, aber ich glaube das nicht, weil ich glaube nicht, dass man ihm Main Event Titelkampf bei in irgendeinem Play, ja, obwohl er könnte das ja dann über so einen Überraschungsteil machen. Also ich habe irgendwie die Befürchtung, dass es Randy Orton wird. Ich glaube, es wird Randy Orton, weil sie auch die ganze Zeit so dieses die Schlange oder die Viper Randy Orton machen. Und ich glaube, irgendwann wird er dann auch sozusagen aus dem Hinterhalt kommen in einem Überraschungsmoment und gewinnen. Obwohl, lass mich mal überlegen. Ach, jetzt habe ich es doch schon aufgeschrieben. Was auch interessant wäre, also ich tippe auf Randy Orton. Lass mal, wenn du schon aufgeschrieben hast, ich bleib bei dem Tipp Randy Orton. Was ich mir theoretisch auch vorstellen könnte, dass es irgendwie am Anfang des Pay-Per-Views eine Attacke von den Nexus-Leuten gegen irgendeinen aus diesem Match gibt. Dass dann Wade Barrett als Ersatzmann in Money in the Bank kommt, den Koffer gewinnt und nach dem Match, wenn Cena gegen Sheamus, wenn Cena von Sheamus den Titel im Steel Cage gewinnt, dass dann Wade Barrett reinkommt und den Titel gegen Cena gewinnt. Das könnte ich mir auch als Storyline vorstellen. Nichtsdestotrotz, weil das hier alles sehr riskant ist und viel Spekulation dabei ist, tippe ich mal auf Randy Orton. Ja, das ist ja vor allem das Interessante an diesem Pay-Per-View. Was passiert mit The Nexus? Was passiert mit den Koffern? Deshalb bin ich da auch durchaus gespannt drauf. Ja. Steel Cage Match, John Cena gegen Sheamus. Also ich tippe... Willst du nicht auch für morgen Sieger? Ja, warte. Ich tippe... Naja, ganz kurz. Ich tippe ebenfalls auf Randy Orton. Dein Tipp von Drew McIntyre für das SmackDown-Zeug übernehme ich ganz kurz. Ich tippe auch auf Drew McIntyre. Ja, ich habe ja meinen Tipp schon gesagt. Ich bleib da auch bei Drew McIntyre. Ich glaube, also ich hätte gedacht, der kommt überraschender und nicht, dass er schon in der letzten Woche bei SmackDown gleich wieder da ist. Ich dachte, die machten die Rückkehr von ihm vielleicht auch tatsächlich erst bei dem Pay-Per-View. Es wurde ja jetzt übrigens in dem SummerSlam-Poster wurde jetzt Triple H durch Big Show ersetzt. Ja, Triple H hatte ja eine Operation. Der fällt ja jetzt doch bis nach dem SummerSlam auch aus. Ja, macht nichts. Es gibt ja auch Gerüchte, dass Triple H Anführer von Nexus werden könnte. Genau, es gibt ja... Oder John Cena. Es gibt ja als Gerüchte, also Michael Cole gibt es ja schon länger. Und dann gibt es als Gerücht jetzt Triple H. Und ich habe irgendwo auch als Gerücht John Cena sogar gehört. Ja, ist richtig. Kann ich mir ja so gar nicht vorstellen. Nee. Wird die WWE, glaube ich, aus Merchandising Dingens nicht machen. Ja, ich weiß es nicht. Steel Cage, John Cena gegen Sheamus. Sheamus, also ich hoffe und tippe auf Sheamus. Ich möchte eigentlich nicht schon wieder einen Titelwechsel sehen. Und Sheamus als Titelhalter gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Ja, wie gesagt, also ich finde zu viele Wechsel auch nicht so gut. Da ich jetzt ja auch auf Randy Orton getippt habe und quasi nicht auf Wade Barrett, würde ich auch bei Cena bleiben, weil ich glaube wirklich, der einzige Grund für einen Titelwechsel wäre jetzt so eine Storyline. Dann willst du bei Sheamus bleiben. Wade Barrett zu geben, weil der müsste den... Also willst du bei Sheamus bleiben? Ja, Entschuldigung, ja, bei Sheamus. Ja, okay. Okay, schreiben wir das auf. Dann haben wir ein World Heavyweight Championship Match. Ach, was freue ich mich da drauf. Es musste eine schreckliche Promo gegeben haben bei SmackDown, wo Rey Mysterio meinte, dass er jetzt beim Pay-Per-View nicht antreten kann wegen seiner Verletzung. Da muss das Publikum wohl dann recht froh gewesen sein und gejubelt haben. Und da meinte er danach, nee, Scherz, ich trete natürlich trotzdem an. Das ist ja natürlich auch schlecht, ne? Ja, das dachte ich dann auch. Ja, ja, ja. Da bin ich sehr gespannt drauf beim Gucken, das muss sehr interessant sein. Ja. Ja, Rey Mysterio gegen Jack Swagger. Ich tippe und hoffe jetzt auch auf Jack Swagger. Bin mir nicht sicher, ob man Rey Mysterio so schnell den Titel wieder abnimmt und gleich... Weiß ich auch nicht, aber tippe ich schon drauf. Hoffe ich jetzt auch. Ich tippe auf Rey Mysterio. Okay. Unser erster Unterschied. So, was haben wir denn hier noch? Drei Titel. Sagt mal, es gibt hier, außer dem Money in the Bank, sind alles Titel-Matches, du. Das ist schon schlimm. Ja, ich weiß gar nicht, ob das schlimm ist. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich. Nee, aber es gibt ja auch noch Night of Champions, ne? Wenn es das noch gibt. Ja, das gibt's glaube ich sogar noch. Man verliert ja den Überblick, die machen zu viel Pay-Per-Views. Ja, zu viel Pay-Per-Views nicht unbedingt, zu viele Änderungen der Pay-Per-Views. finde, das sind mittlerweile schon zu viele Pay-Per-Views. Also ich meine, ich weiß ja, dass es Night of Champions gibt. Die Frage ist nur, wurde das jetzt schon abgeschafft oder nicht? Also ich finde tatsächlich, es sind zu viele Pay-Per-Views. Hat aber natürlich auch bei mir damit zu tun, dass ich ja auch die UFC-Pay-Per-Views gucke. Nee, das finde ich eigentlich gar nicht. Also ich freue mich immer auf ein Pay-Per-View. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall zum Unified Tag Team Championship Match. Ich bin mal gespannt, ob sich da nochmal was dran ändert. Ich habe ja, da habe ich schon am Anfang drüber nachgedacht, ob die jetzt immer die beiden Titel von den World Tag Team Titles und den anderen Tag Team Titles rumtragen, und es ist immer so geblieben. Ich dachte eigentlich, da gibt es jetzt mal einen neuen Titel, aber nee. Aber Hart Dynasty trifft auf The Usos. Thomas. Ja. Ich bin mir ja nicht sicher. Also, da ich getippt habe, dass Sheamus und Ray Titelträger bleiben, tippe ich hier mal auf einen Titelwechsel. Obwohl, das ist ein bisschen früh für die Usos, dass die jetzt schon. Ich weiß auch gar nicht, ne, ich tippe mal auf die Usos, ist eh egal. Die haben ja eigentlich überhaupt keine anderen Tech-Teams. Also es ist ja egal, wie es ausgeht, es wird ja hinterher die Fehde zwischen Usos und Hart Dynasty weitergehen, weil es gibt ja irgendwie gar keine anderen Tech-Teams. Doch. Es gibt Vladimir Kozlov und Santino Marella. Da wird ein großes Team aufgebaut. Ich sag dir das. Ja, und dann könnte ja Hornswoggle zurückkommen und Kali und Hornswoggle können ja ins Rennen einsteigen. Ja, natürlich. Ja, das wäre ein toller. Stell dir das doch mal vor, bei gut aufgestellte Tag Team Division, hast du ja recht. Jetzt stell dir das doch mal vor, bei WrestleMania im Opener. Great Khali und Hornswoggle verteidigen ihren Main Event. Ja, Great Khali und Hornswoggle verteidigen ihren Tag Team Titel gegen Vladimir Kozlov und Santino Marella. Genau. Das wäre auch der Wahnsinn. Das wäre wirklich der Wahnsinn im besten Sinne des Wortes. Also bei einer Hausshow würde ich das gerne mal sehen. Also wenn sie mir das wo bin ich denn? Bin ich in Hamburg oder bin ich in Köln? Ich bin in Köln im November. Okay. Wenn sie mir das im November in Köln zeigen, ich würde mich freuen. Hätte ich nichts gegen. SmackDown, da wirst du es nicht sehen. Nee, freuen würde ich mich trotzdem. So, du tippst auf die Usos, ich tippe auf Hart Dynasty. Mhm. Und ich hoffe das. Hast du das Gefühl, dass du mit den Tipps eventuell ein bisschen besser liegst? Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, bin mit meinen eigenen Tipps, obwohl wir noch nicht mal durch sind, schon nicht mehr zufrieden. Aber nee, das habe ich auch oftmals tun, dann gewinnst du immer. Mich interessieren diese beiden Tag-Teams momentan irgendwie recht wenig. Ja, ich finde es auch, die haben auch wenig Chancen. Das ist ja immer nur Run-In von den Usos und dann machen sie die Hard Dynasty fertig und dann kommen sie wieder zurück. So, dann kommen die zwei übrigen Tier, es passiert nichts anderes, das ist richtig, es gibt immer Run-Ins und sowas. Dann folgen die zwei weiteren Titel-Matches, beides Diven-Matches. Erstmal um den Women's Title. Layla trifft auf Kelly Kelly. Ich tippe auf Layla, hoffe ich mal. Ich finde Layko momentan genial. Ja, gut. Von mir aus, ja, gewinnt Layla. Nichts Smelly Kelly. Divas Championship Match, Alicia Fox. Mach mal weiter. Alicia Fox trifft auf Eve Torres. Hier tippe ich auch auf Alicia Fox, da die ja jetzt auch letztens erst den Titel bekommen hat. Und da die als Titelhalterin, als Championess eigentlich ganz gut ist. Ja, das würde ich auch auf alle Fälle tippen. Oder nicht nur das würde ich tippen, das tippe ich auch auf alle Fälle. Okay. Das wäre auch eine Katastrophe, wenn sie sofort wieder einen Titelwechsel zurückmachen. Also das wäre jetzt wirklich Blödsinn. Okay, damit haben wir zwei Unterschiede. Einmal bei dem World Heavyweight Championship Match. Ich tippe auf Swagger, du auf Mysterio. Und bei dem Tag Team Championship, Unified Tag Team Championship Match. Ich tippe auf die Hard Dynasty, du auf die Usos. Zwei Unterschiede, das heißt, mit viel Glück können wir wieder einen Gleichstand haben. Oder ich gehe mit 2 Punkten Führung. In Führung. Ja, ich glaube, deine Chancen sind diesmal besser als meine. Ich bin, wie gesagt, schon eigentlich, obwohl es noch gar nicht so weit war, noch gar nicht mit meinem Tipp zufrieden. Ich bin mal auf den Pay-Per-View gespannt. Ich habe so im Gefühl, also so vom, wenn man vorher liest, bin ich irgendwie gar nicht so richtig begeistert, aber ich habe so das Gefühl, das könnte vielleicht eine positive Überraschung werden. Ja, begeistert bin ich auch nicht, aber ich freue mich trotzdem, gehalten. Also wie gesagt, ich kann es ja erst dann etwas später sehen. Das ist etwas blöd, aber naja. Dafür steigt die Vorfreude dann. Und das ist ja auch nur eine Woche. So, ich habe gerade gelesen, es gibt ein neues Video von Lena. Ich kann mal gucken, ob ich das irgendwo von finde. Lena? Was? Von Lela? Nee, von Lena. Le cool meinst du? Lena. Wer ist das denn? Tja. Geht ihr da eigentlich jetzt zum Konzert hin oder was? Ja, noch einmal. Naja. Ich das gerade mal bei YouTube angehen. Gab es da schon irgendwo Konzert oder wann ist die Tournee? Die ist 2011 erst, Thomas. Das dauert noch ein bisschen. Ja, dann müsste die bis dahin eigentlich ja noch irgendwie ein zweites Album machen, ne? Weil die kann ja nicht nach einer Dreiviertelstunde schon von der Bühne gehen. Nee, schlecht. Wobei das neue Album geht doch etwas länger, aber egal. Was haben wir noch zu besprechen? Wir müssen noch ganz kurz sagen, bei der 100. Wird es bei der 100. dann ein Musikquiz zwischen uns beiden geben? Ein Musikquiz zwischen uns beiden? Was meinst du damit? Machen wir das? Ja, was machen wir genau mit Musik? Wir würden uns dann jeweils kurze Textlücken, Textstücke aussuchen aus 5 Liedern jeweils, würde ich sagen, und dem anderen das vorsingen. Und der muss dann das raten. Es müssen natürlich 5 Lieder sein, die der andere kennt. Oh je. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe von der Vorbereitung. Wenn ich das schaffe, können wir das machen. Obwohl mit dem Vorsingen, das klingt irgendwie nicht so angenehm. Nee, deshalb machen wir das ja auch so. Vielleicht vorlesen. Nein. So, ja, komm, weißt du was? Das ist übrigens eine gute Idee. Da haben wir auch direkt einen Wrestling-Tie-In. Wir machen das so als dramatische Lesung, so wie, wie hieß er, nicht William Regal, hier, Captain Kirk, William Shatner. So dramatisch, wie er die Titelmusiken in dieser einen Raw-Sendung vorgelesen hat. Da warte ich immer noch auf das Album. So lesen wir dann auch diese Texte vor und der andere muss daran erraten, was das ist. Aber es muss ein bisschen Text auch sein, nicht nur 1-2 Zeilen, weil sonst hat man keine Chance. Okay, dann machen wir eine dramatische Lesung von Text. Es müssen Lieder sein, die wir kennen, also entweder wir wissen ja, was der andere an Alben hat, so ungefähr, vom Ausleihen und so. Zum anderen gibt es natürlich auch bekannte Lieder, die man kennen sollte. Ne? Ja, so wie I Can't Get No. Ja. Da müsstest du jetzt wissen, was das ist. Weiß ich aber nicht. Ja, siehst du, da kannst du dich vorbereiten. Das kommt auf alle Fälle vor. Tja, so ist das. So ist das. Sonst noch irgendwas? Nee. Warte mal, ich muss mich mal gerade konzentrieren. Oder ist irgendwas schiefgelaufen jetzt hier? So ist das. Ja, morgen geht's los. Morgen geht's los. Übermorgen ist der Pay-Per-View. Dropkick Drama gibt es dann circa in 2 Wochen. Die große Nummer 100 mit Titelmusik. Thomas darf dann zwischen 3 Titelmusiken wählen. Ja. Was macht denn eigentlich jetzt, wo wir gerade dabei sind? Wie sieht denn das mit Mira aus? Sie wollte ihre Internetseite einstellen. Das finde ich aber. Ja, das wird jetzt wieder gecancelt, wie ich gerade gesehen habe. Also trotz nur 29 statt 35 Besuchern gibt es die Seite weiterhin. Ja, da sind wir ja alle froh. Ja. Sag dir das mal. Ja, sind wir alle froh. Da wäre ich ja sehr traurig gewesen. Du musst dir mal dein Mikrofon ausleihen, dass sie mal die nächste Ausgabe ihrer Musiksendung machen kann. Nee, die hat ja ihr eigenes Mikrofon bzw. ihr eigenes Headset. Aber sie hat mir geschrieben, dass das im Moment nicht funktioniert. Tja, dann ist das so. Musst du ihr mal dein Mikrofon ausleihen. Mein Mikrofon macht auch ziemlich Stress am PC. Der PC ist sowieso irgendwie komisch, aber egal. Das ist ja seltsam. Ja, das war die Ausgabe. Haben wir noch irgendwas zu sagen? Nein, haben wir eigentlich nicht, ne? Also ich hätte jetzt nichts weiter. Nö, also ich bin dann eine Woche weg. Westlings Weekly aus der Woche, wo wir weg sind. Es wäre nett, wenn du mir deine Sternewertung für die Woche, also die jetzt vorbei ist, die du dann bald zu Ende hast, dann zuschickt uns die nach Money in the Bank dann auch. Westlings Weekly aus dieser aktuellen Woche jetzt wird es dann, ich denke mal so gegen Montag geben, aber nicht den kommenden Montag, sondern den dann halt danach, wenn wir wieder da sind. Mhm. Also es gibt dann alles eine Woche versetzt, auf jeden Fall das erste Mal und danach werde ich das dann halt möglichst schnell wieder aufarbeiten. Mhm. Ja, das wäre das. Dann Wie gesagt, eine Woche nicht da, eine Woche keine Neuerung oder sowas. Aber dafür Urlaub. Und was nimmst du für ein Buch mit in Urlaub zum Lesen? Ich habe mir jetzt einen dicken Wälzer mitgenommen. Aqua von Jean-Marc Ligny. Das sagt mir gar nichts. Da geht es um Wasser. Ja, da geht es um so Naturkatastrophen und sowas. Das erinnert mich so ein bisschen an die Arena. Die Arena hast du ja auch schon ganz durch, ne? Ja, aber natürlich. Hehe. Ne, bin ich da mal gespannt. Werde ich dann was zu schreiben? Ansonsten habe ich natürlich, wie sich das gehört, meine Schundhefte mit. Ich würde ja mal was Vernünftiges mitnehmen, oder gibt es da auch einen Buchladen? Da gibt es auch Buchläden, da werde ich mir auf jeden Fall ein, zwei Bücher kaufen. Das mache ich sowieso immer. Ja. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ne? Nee, mir fällt jetzt ehrlich gesagt auch nichts mehr ein. Ich denke, wir sind soweit durch. Ja, ich werde dann auch ordentlich Musik hören und da dann was zuschreiben. Ja, dann sind wir durch. Das ist Money in the Bank. Deine Vorfreude ist. Meine Vorfreude ist momentan noch etwas gehalten, was aber wie gesagt an dieser einen Woche liegt. Aber ich Das denke, dass. ändert sich aber noch. Hä? Ja, das wird sich dann Das noch. ändert sich aber noch. Das wird sich dann bestimmt noch steigern. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann wird. Das war Dropkick Drama Nummer 99, eine Sendung vor der großen 100. Seid gespannt, was in der großen Nummer 100 folgt. Wenn Thomas singt, es wird interessant. Wir bekommen wieder einen Theme-Song. Dinge, Es gibt das drei Künste und Fragezeichen Hörproben-Quiz und vieles, vieles mehr, unter anderem Money in the Bank Review und die Weeklies auf einen Stapel. Was hattest du gerade? ich singe, tanze und spiele. Ja, nur leider kann es keiner sehen. Ach so, ja dann nicht. Das ist ja blöd. Wenn es keiner sehen kann, dann mache ich also nicht. Wenn per Satellit werden wir zu dir schalten und dann kannst du das aufnehmen. Ja, das wäre angemessen. Ja, dann bauen wir mal bei dir so eine Webcam ein und dann kannst du das machen. So, das war Dropkick Drama Nummer 99. Ich wiederhole es gerne nochmal, die letzte Ausgabe vor der großen Nummer 100. Und damit verabschiede ich mich ein letztes Mal vor dem Urlaub und ein letztes Mal vor der großen Nummer 100 und ein letztes Mal, bevor wir endlich wieder eine Musik am Anfang haben. Thomas, tue das auch. Bonjour, Armbanduhr. Nee, irgendwas. Ja, der andere Spruch. Ja, auf Wiedersehen. Na, da gab's aber noch einen anderen. Ich kann mich nicht erinnern, weil Palü Armbanduhr, das lässt sich nicht. Also, Nur ich könnte sagen, Palü. Palim Palim.